Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozialideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 21. Juli eine gemeinsame Erklärung und unterstützten darin die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der TVIAK vom 19. Juli und die Stellungnahme des Sprechers der Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom vom 20. Juli.